That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem wir, also die Redaktion 17 Grad, der Sie derzeit lauschen, uns im ersten Teil unserer Sendung mit den beiden Ansätzen der IHRA und der JDA zur Definition von Antisemitismus beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem zweiten Teil der historischen Entwicklung des Antisemitismus widmen. Um die beiden recht unterschiedlichen Definitionsansätze bewerten und die teils scharfen politischen Auseinandersetzungen verstehen zu können, sollte man ja den Gegenstand der Definitionen einigermaßen durchdrungen haben. Dabei wollen wir mit unseren Sendungen Hilfestellung leisten. Auch diese Sendung basiert dabei auf dem diesbezüglichen Text des Historikers Sebastian Vogt. Like angel, look at me with that sparkle in your eye. I've got one chance to take you back, otherwise I'll lay down and die. According to you, I just lay down and die. That smirk upon your face shows you get what you want, but not in my house, honey. You won't get to push and shove me around. All I can do is show you I'm doing fine. Shake the feeling that deep down he's got something to hide, and that's just fine. He's sure as hell not gonna be mine. Her dirty laundry ended up inside my house. I warned you about this shit, now go and take it round. And while you're at it, leave your keys. Don't you bother coming round to bother me. So much. I'm dodging bullets like you trying to toughen up. Swept it all under the rug. For so long I thought it must have been love. Are you with me, honey? Are you with me, darling? It's getting tricky, but I Der Terminus Antisemitismus für eine spezifisch moderne Form der Judenfeindschaft kommt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Er verweist auf eine tiefgreifende Veränderung des Judenhasses in dieser Zeit. Das Ressentiment gegen Juden ist jedoch viel älter. Sein Ursprung liegt über 2500 Jahre zurück. Lange Zeit herrschte in Europa eine religiös imprägnierte Feindschaft vor. Viele Bilder dieses christlich geprägten Antijudaismus wirken bis heute fort und tauchen in veränderter Gestalt immer wieder auf. Die fundamentale Wandlung der Gesellschaften in Europa nach der Französischen Revolution 1789 zog auch eine Transformation antijüdischer Ressentiments und Bildwelten nach sich. Mit der Industrialisierung und der Etablierung der kapitalistischen Produktionsweise veränderte sich die sozioökonomische Basis der Gesellschaft. Die Juden wurden in der antijüdischen Sicht als die Urheber und die Schuldigen dieser Entwicklung angesehen. Ihnen wurde eine Verbundenheit zum Kapitalismus, dem ruchlosen Gewinnstreben, dem Egoismus und dem Profit ohne Arbeit unterstellt. Ferner wurde ihre Loyalität gegenüber den entstehenden Nationalstaaten immer wieder in Zweifel gezogen. Die Juden seien niemals ein Teil von Deutschland gewesen und könnten es nicht sein, weil sie gewissermaßen das Antiprinzip verkörperten. Durch ihr vermeintliches Wesen bedingt, konnten sie aus Sicht der Antisemiten nicht zur deutschen Nation gehören. Damit zeichnete sich im Lauf des 19. Jahrhunderts eine neue Form der Judenfeindschaft ab, die unabhängig von religiösen Glauben funktionierte. Die alten antijudaistischen Stereotype des Christentums waren zwar nicht verschwunden, traten aber zugunsten einer stärker in der Kategorie sogenannten Rasse gründenden Feindschaft in den Hintergrund. Viele deutsche Juden strebten dennoch gegen alle Widerstände danach, in die deutsche Gesellschaft aufgenommen zu werden. Die Religion galt vielen als Privatsache von wenig Relevanz. Manche konvertierten zum Christentum, um das Judentum gänzlich hinter sich zu lassen. Aus antijüdischer Perspektive galten jedoch nicht nur der Kapitalismus und Liberalismus als jüdisch, sondern auch die ab den 1860er Jahren entstehende sozialistische Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Für ihre führenden Köpfe Ferdinand Lassalle oder Karl Marx spielte die jüdische Herkunft keine Rolle. Für ihre Gegner jedoch sehr wohl. Sie diffamierten die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie als verjudet. Und zwar nicht nur wegen der Gründungsfiguren, sondern auch, weil diese sich gegen den Judenhass wandten. Solche Widersprüche, dass Juden sowohl für den Kapitalismus als auch für den Sozialismus verantwortlich gemacht werden, stellen im judenfeindlichen Ressentiment kein Problem dar. Sie konstituieren es vielmehr. Die Juden stehen dabei im Mittelpunkt eines verschwörungsideologischen Denkens. Sie verkörpern das Prinzip des Bösen, werden als Ursache für den Untergang der alten Gesellschaft gesehen. Diese neue Form der Judenfeindschaft zeigte sich besonders im Jahrzehnt nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871. Dies erlebte nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich zunächst einen wirtschaftlichen Aufschwung. Damit schien sich die Lage der jüdischen Bevölkerung positiv zu wandeln. Keine andere Gruppe hatte im 19. Jahrhundert einen vergleichbaren Aufstieg erlebt. Ihre rechtliche Gleichstellung war in der Reichsverfassung verankert worden und viele profitierten von der ökonomischen Entwicklung. Der mit diesen Veränderungen einhergehende Optimismus hielt sich trotz der verbreiteten Judenfeindschaft, wurde jedoch jäh gebremst, als die überhitzte Konjunktur und eine Spekulationsblase an den Aktienmärkten die Wirtschaft 1873 einbrechen ließen. Der sogenannte Gründerkrach hatte eine Pleitewelle von Firmen sowie Massenentlassungen zur Folge. Thank you. In zahlreichen Publikationen waren die Schuldigen der erwähnten Wirtschaftskrise schnell ausgemacht. die Juden. Beispielhaft hierfür stand die Artikelserie Otto Glagaus über den, wie er es nannte, Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin, die in den Jahren 1874 und 1875 in der populären Zeitschrift Die Gartenlaube erschien. Darin prangert er die Immobilienspekulation und die Börsenpraktiken allgemein an und bediente das Phantasma einer jüdischen Weltherrschaft. Es, so schrieb Glagau, Zitat, befinden sich die stolzesten Paläste im Innern der Stadt und die herrlichsten Villen rings um den Tiergarten im Besitz der Kinder des auserwählten Volks, in den Händen der Börsianer und Gründer. Die Juden seien ein heimatloses Volk, eine physisch wie psychisch entschieden degenerierte Rasse, die bloß durch List und Schlauheit, durch Wucher und Schacher über den Erdkreis gebietet. Zitat Ende. Glagau vermischt in seinen Artikeln das alte antijüdische Stereotyp des heimatlosen Volks mit modernen Rassentheorien und einem Verschwörungsglauben. Infolge der Gründerkrise gewann darüber hinaus die soziale Frage an Bedeutung. Auch sie wurde mit dem gesellschaftlichen Aufstieg der Juden in Verbindung gebracht. Ihnen wurde von vielen Seiten die Schuld an der Krise und der sich ausbreitenden Armut gegeben. Antisemiten sahen deshalb die Judenfrage, wie sie es nannten, als die neue soziale Frage. Unverstandene, abstrakte Phänomene und allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen wurden damit auf das konkrete Handeln von Individuen projiziert. Idealtypisch artikuliert Wilhelm Marr den neuen Judenhass in seiner Schrift »Der Sieg des Judentums über das Germanentum« vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet aus dem Jahr 1879. Besonders in Deutschland sei der jüdische Einfluss groß und kaum noch aufzuhalten. Den angeblichen jüdischen Wucher bezeichnete er als ein Krebsgeschwür, das sich weit in die Gesellschaft gefressen habe. Marr folgert so reißerisch wie pessimistisch, finden wir uns in das Unvermeidliche, wenn wir es nicht ändern können, es heißt Finis Germaniae. Mit dieser dystopischen Zukunftsprognose wollte er die Massen gegen die Juden aufrütteln. Er popularisierte auch den Begriff des Antisemitismus. Dieser sollte die Neuartigkeit des Judenhasses unterstreichen und ihn vom christlichen Antijudaismus abgrenzen. Bis heute bezeichnet Antisemitismus den modernen, verschwörungsideologischen Judenhass. Der neue Begriff verbreitete sich schnell auch über die deutschen Grenzen hinaus. Befeuert wurde das antisemitische Verschwörungsdenken auch aus anderen Ländern. So erschienen im zaristischen Russland 1903 die Protokolle der Weisen von Zion und wurden in unzählige Sprachen übersetzt, so auch ins Deutsche. Sie entwickelten sich zu einer der wirkmächtigsten Hetzschriften der Weltgeschichte und gelten als Urtext der modernen Verschwörungserzählungen. Dass die Protokolle bereits in den frühen 1920er Jahren als Fälschung enttarnt wurden, tat ihrer Rezeption keinen Abbruch. Dass Antisemitinnen Tatsachen nur selektiv zur Kenntnis nehmen, also insoweit, wie sie ihr Ressentiment bestätigen, kennzeichnet das antisemitische Weltbild bis in die Gegenwart. Somit hatten sich im frühen 20. Jahrhundert alle Elemente des Antisemitismus herausgebildet. Rassentheorie, Weltanschauung, Projektion und Verschwörungsglauben. Sie sollten sich in der Ideologie des Nationalsozialismus weiter radikalisieren. Die Feindschaft wurde mit der Vernichtung der europäischen Juden in die Tat umgesetzt. Der eliminatorische Antisemitismus war eine zentrale ideologische Grundlage nationalsozialistischer Politik. In Adolf Hitlers Mein Kampf oder der antisemitischen Hetzzeitschrift Der Stürmer verkörperten die Juden die Gegenrasse, das Antiprinzip zur arischen Volksgemeinschaft. Doch auch hier zeigten sich widersprüchliche Elemente. Die Juden seien, wie es hieß, rassisch und körperlich minderwertig, aber überlegen in ihrer Machtfülle und ihrem rationalen Geist. Sie übten, so die Behauptung, großen Einfluss in den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion aus. Deshalb war der Krieg gegen die Westalliierten, vor allem aber gegen die Sowjetunion, für das NS-Regime ein ideologischer Weltanschauungskrieg. Das Bestreben, diesen auf Vernichtung angelegten Krieg gegen die Juden bis zur letzten Konsequenz zu führen, widersprach oftmals den Erfordernissen militärischer Logik oder der ökonomischen Nachfrage nach Zwangsarbeiterinnen. Die Vernichtung der Juden entsprang keiner instrumentellen Rationalität und lief selbst dann noch weiter, als die militärische Niederlage Deutschlands bereits absehbar war. Die Opfer wurden allein ihrer Herkunft wegen ermordet. Ein Grund reichte aus: sie waren Juden. Dieser industriell organisierte Massenmord erschütterte eine der Grundhaltungen moderner Gesellschaften tiefgreifend: das Vertrauen in ein auf Vernunftannahmen basierendes Handeln. Er markierte, so formulierte es der Historiker Dan Diener, einen Zivilisationsbruch. Spezifische Elemente des Antisemitismus nach Auschwitz, die in der gegenwärtigen Debatte um eine Antisemitismusdefinition zur Polarisierung in Forschung und Kulturbetrieb geführt haben. Der Antisemitismus verschwand mit der Niederlage des NS-Regimes keineswegs. Nach dem Holocaust und mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 wandelten sich seine Erscheinungs- und Kommunikationsformen erneut. Offener Antisemitismus war in den Nachfolgestaaten des NS-Regimes tabuisiert. Die damit einhergehende Verschiebung förderte bereits einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das am Frankfurter Institut für Sozialforschung in den Jahren 1950-51 durchgeführte Gruppenexperiment zutage. Die lange Zeit unveröffentlicht gebliebenen Studien, die auf einer methodisch innovativen Gruppendiskussion basierten, entdeckten in der Analyse der Sprache das Fortleben antisemitischer Einstellungen sowie Schuld und Abwehr als zentrale Themen der deutschen Nachkriegsmentalität. Bereits im amerikanischen Exil hatten SozialwissenschaftlerInnen des Instituts den Antisemitismus empirisch untersucht, etwa in den Studien zum autoritären Charakter, und festgestellt, dass dieser in Form der sogenannten pathetischen Projektion in erster Linie eine psychische Funktion erfülle. Die Antisemitismusforscher Werner Bergmann und Rainer Erb sprachen mit Bezug auf die Bundesrepublik von einer Kommunikationslatenz. Es bildete sich also eine Form der Judenfeindschaft nach dem Holocaust, ein Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Dieser sekundäre oder auch Schuldabwehr-Antisemitismus ist bis heute Gegenstand von Forschungskontroversen. Eines seiner wichtigsten Elemente ist die Täter-Opfer-Umkehr, die sich vor allem aus dem Bedürfnis der Deutschen speiste, einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit zu ziehen. Um die moralische Last zu lindern, unterstellen sie beispielsweise, die Juden würden finanziellen und moralischen Profit aus dem Holocaust schlagen. Dem in Wien geborenen israelischen Psychoanalytiker Zvi Rix wird der pointierte Satz zugeschrieben, der sich in ähnlicher Weise auch bei anderen Überlebenden finden lässt. Auschwitz werden uns die Deutschen niemals verzeihen. I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn, you stink like you've missed me. I find it funny. You don't close your eyes. You just talking to yourself. I don't wanna hear it, that you got yourself out. You're so conceited, yeah. Mit der Gründung des jüdischen Staates Israel im Jahr 1948 als einer Konsequenz aus dem Massenmord erhielt eine vormals diasporische jüdische Minderheitenbevölkerung staatliche Souveränität. Dies hatte auch zur Folge, dass sich spezifische Motive eines israelbezogenen Antisemitismus entwickelten. Stereotype wurden auf den jüdischen Staat übertragen. Israel wurde so die Formulierung des französischen Historikers Leon Poliakow aus den 1960er Jahren zum Juden unter den Staaten. Die Vertreibung der PalästinenserInnen während und nach dem Unabhängigkeitskrieg führte zur Behauptung, die Israelis würden sich derselben Gräueltaten schuldig machen wie die Nationalsozialisten zuvor an den Juden. Israel und jeder lebende Jude, jede lebende Jüdin mahnten die Deutschen zugleich an die nationalsozialistischen Verbrechen. Im israelbezogenen Antisemitismus konnte und kann diese Schuld projektiv entsorgt werden. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten paarte sich in den Debatten um eine neue nationale Identität abermals Schuldabwehr mit antisemitischem Ressentiment. Diese Verknüpfung wurde unter anderem vom Schriftsteller Martin Walser in seiner Friedenspreisrede und dem darin enthaltenen Ausspruch von einer Moralkeule Auschwitz vorgebracht. In scharfem Ton forderten vor allem bürgerliche Intellektuelle, endlich lang tabuisierte angebliche Wahrheiten aussprechen zu dürfen. Dieser Gestus des Tabubruchs fand sich bereits bei den Antisemiten des 19. Jahrhunderts. Er gehört zu den Kernbestandteilen moderner Judenfeindschaft. Der Schuldabwehr-Antisemitismus fand sich in allen politischen Spektren und Milieus, besaß in der DDR und in der Neuen Linken jedoch noch eine zusätzliche weltanschauliche Relevanz, weil die Staatsgründung Israels und der Nahostkonflikt ausschließlich durch die Linse des Antiimperialismus betrachtet wurden. In dieser dichotomen Weltsicht erscheint die Welt klar geschieden zwischen Gut und Böse, zwischen den unterdrückten Völkern und dem Imperialismus. Während die außerparlamentarische Linke zunächst mehrheitlich solidarisch mit dem jüdischen Staat war, änderte sich die Situation mit dem Sechstagekrieg 1967, in dessen Folge Israel, Ostjerusalem, das Westjordanland und Gaza besetzte. Die Neue Linke beschäftigte sich obsessiv mit der regionalen Auseinandersetzung im Nahen Osten und solidarisierte sich mit der palästinensischen Befreiungsbewegung Al-Fatah und ihrem Anführer Yasser Arafat. Die DDR war ihrerseits ab 1949 zunächst der sowjetischen Linie der außenpolitischen Feindschaft zum jüdischen Staat gefolgt. Dies ging mit antisemitischen Repressalien gegen die eigene jüdische Bevölkerung einher. Nach dem Sechstagekrieg 1967 nahm die DDR diplomatische Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten auf. Die Agitation gegen den Zionismus gehörte fortan ebenso zur Staatsdoktrin wie Waffenlieferungen an Arafats Al-Fatah oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas. I took a train to Boston and I wanted to cry. He's gone, I'm 24 and it's a Saturday night. I ran and took his jacket with the rip in the side. I hate when we fight, sucks when we fight. But honestly, whatever, he's just one of the boys. I'll date for like a summer and I'll leave when I'm bored. This train is full of strangers, but I might like him more. Said I might like him more, yeah, no, I like him more. And that's just tough love, but I mean it, really mean it. I'm not charmed, so I'm leaving. I laughed the second he tried to call me. benches by the Charles gave me somewhere to go. I feel like I'm home. There's a bar down the road. I'm wasted with the sister of a boy that I met through someone back in college. She's a weird intellect. She liked to tell the truth and she was harsh but direct. Her boyfriends all left. She had that effect, but that's just tough love. And you're lucky to receive it, right? Sowohl die dichotome Weltsicht durch die Linse des Postkolonialismus als auch der Topos des Zionisten prägen die gegenwärtige Rhetorik und Proteste gegen die israelische Kriegsführung in Gaza. Sie sind grundlegend für die Positionen sich emanzipatorisch verstehender Studierender und AktivistInnen. Bisweilen sprechen sie Zionisten das Lebensrecht ab und bejubeln das Massaker der Hamas am 7. Oktober 23 als Befreiungsschlag gegen eine unrechtmäßige Besatzung, wie sie es nennen. In den Debatten nach dem 7. Oktober setzt sich die Auseinandersetzung mit einem globalen, neuen Antisemitismus fort, die nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 und dem sich verschärfenden Nahostkonflikt einsetzte. Auf dem Höhepunkt der sogenannten Zweiten Intifada in den Jahren 2002 und 2003 verübten palästinensische Organisationen Selbstmordanschläge in den israelischen Metropolen, bei denen über 1000 Menschen getötet wurden. Damals wie heute brachten westliche Intellektuelle, gegenwärtig etwa die amerikanisch-jüdische Philosophin Judith Butler oder Jean-Luc Mélenchon, führender Politiker der französischen Linken, ausdrücklich Verständnis für diese Gewaltakte auf. Die Einschätzung, Israel sei hauptverantwortlich für die instabile Situation im Nahen Osten, fand sich auch in der breiteren Bevölkerung, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern Europas. So hielten bei einer Eurobarometer-Umfrage 2003 rund 60% der EuropäerInnen Israel für die größte Bedrohung für den Weltfrieden, vor dem Iran, Nordkorea und weit vor Russland. Diese intensive Beschäftigung mit Israel weist einen ideologischen Überschuss auf, der sich nicht aus dem Nahostkonflikt erklären lässt, sondern viel mit der Wirkmächtigkeit antisemitischer Weltbilder zu tun hat. Wenn hunderte junge Menschen vor dem Außenministerium in Berlin »Free Palestine from German Guilt« fordern, liegt es nahe, hier eine postkoloniale Variante der rechtsextremen Schuldkulterzählung zu entdecken, also eine vermeintlich progressive Variante des sekundären Antisemitismus. Der Antisemitismus zieht sich durch alle politischen Lager und sozialen Schichten der Gesellschaft und ist mit anderen Ressentiments wie dem Antifeminismus eng verwoben. Viele AntisemitismusforscherInnen sehen in ihm eine Kernideologie der Moderne. Er eignet sich somit zum Ausgangspunkt für die Erkundung unterschiedlicher ideologischer Feindbilder und dienen zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen. Die Thematisierung oder auch Nicht-Thematisierung von Antisemitismus sagt damit viel über Vorstellungen gesellschaftlichen Zusammenhalts aus. Die Beschäftigung mit Antisemitismus ist im besten Fall also zugleich auch Gesellschaftsanalyse, ja mehr noch, sie ist die Voraussetzung, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen. Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Partei, hinsichtlich der beiden in unserer ersten Sendung ausführlich dargestellten Antisemitismusdefinitionen, ist mittlerweile im Kulturbetrieb und insbesondere unter ForscherInnen zu einem Distinktionsmerkmal geworden, das jedoch die Komplexität und Vielgestaltigkeit antisemitischer Ausdrucksformen oftmals verschleiert. Wie der Rückblick ins 19. Jahrhundert deutlich macht, überlagern sich unterschiedliche historische Dimensionen des antisemitischen Ressentiments, für die auch Konflikt und Krieg in Israel und Palästina immer wieder Beschleuniger darstellen. Diese Dimensionen sind auch empirisch nachzuweisen, wie aktuelle Studien zeigen. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ermittelte für 2022, 2023 über 5% manifeste und 15% latente Zustimmung der Befragten zu eindeutig antisemitischen Aussagen in der Bundesrepublik. Die Leipziger Autoritarismusstudie von 2024 kommt sogar zu etwas höheren Zahlen. Letztere unterscheidet zwischen tradiertem Antisemitismus, Schuldabwehr-Antisemitismus, israelbezogenem und postkolonialem Antisemitismus sowie antisemitischem Antizionismus. Empirisch untersucht sie die ganze politische Bandbreite. Außerdem differenziert sie zwischen Ost- und Westdeutschland. Deutlich wird, dass der Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Spielarten am verbreitetsten im rechten Spektrum ist. Die Anhänger der rechtsextremen AfD weisen am häufigsten ein antisemitisches Weltbild auf. Dies gilt vor allem für den Schuldabwehr-Antisemitismus. Im linken Milieu dominiert vor allem der antisemitische Antizionismus, der im Zentrum des Definitionsstreits steht. Die Studie zeigt nicht nur, dass der Antisemitismus wieder angestiegen ist, sondern auch, dass er die Funktion einer Brückenideologie einnimmt, die unterschiedliche Ressentiments miteinander verbindet. Doch ist die Judenfeindschaft nicht nur in Deutschland in den zurückliegenden Jahren angewachsen. In der dritten Untersuchung der European Union Agency for Fundamental Rights von 2024 geben 80% der jüdischen Befragten an, dass sich die Feindschaft in ihren jeweiligen Ländern in den letzten 5 Jahren verschärft habe. Vor allem online seien 90% mit Judenhass konfrontiert gewesen, aber auch mehr als die Hälfte im realen Leben. Knapp 40% seien in der Öffentlichkeit antisemitisch beleidigt worden, in den meisten Fällen nicht nur einmal. Sie würden außerdem für die israelische Politik in Haftung genommen. Aufgrund dieser Situation äußerten viele der Befragten Angst um ihre Sicherheit. Sie würden gelegentlich ihre jüdische Herkunft verschweigen oder verstecken. Die Studie wurde bereits vor dem 7. Oktober 2023 abgeschlossen und alle Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Bedrohungslage für jüdisches Leben in Europa seitdem weiter spürbar verschärft hat. Let's make this moment last. The night is young. moment land. Give up your soul for to the moment. The time is now. Give up your soul for to the moment. Let's make this moment last. Der Nahostkonflikt bietet immer wieder die Gelegenheitsstruktur für offenen Antisemitismus, der sich gegen Israelis, aber auch gegen Juden und Jüdinnen in der Diaspora richtet, die für die israelische Politik haftbar gemacht werden. Dieser Umstand verweist erneut auf die umstrittene Differenzierung zwischen einer gerechtfertigten Kritik an israelischem Regierungshandeln und israelbezogenem Antisemitismus. Selbstredend ist Kritik an der israelischen Politik oder dem Vorgehen der israelischen Armee nicht pauschal antisemitisch. Ebenso wenig ist, historisch betrachtet, jeder Antizionismus gleich antisemitisch gewesen. Dafür ist die Genese des Zionismus und die seiner Kritik historisch zu vielschichtig. Wie die Leipziger Autoritarismusstudie erfasst, verdichtet sich der Antizionismus in der Gegenwart jedoch häufig zu einem antisemitischen Antizionismus. Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Standards werden in Teilen der Antisemitismusforschung als anwendbare Kriterien herangezogen, um Kritik an israelischer Politik und israelbezogenen Antisemitismus differenzieren zu können. Diese sogenannte 3D-Regel geht auf den israelischen Politiker Nathan Sharansky zurück und auf einen Artikel, den er am 21. Januar 2005 in The Jewish Daily Forward veröffentlichte. Gegen sie wird jedoch wie gegen die IHRA-Definition der Vorbehalt vorgebracht, sie sei für wissenschaftliche Differenzierungen zu unterkomplex. Folgt man einer sozialpsychologisch ausgerichteten Antisemitismusforschung im Anschluss an die kritische Theorie, wie sie der Autoritarismusstudie zugrunde liegt, stellt sich der Antisemitismus als eine ideologische Reaktion auf unverstandene, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse dar. Der Alltagsverstand durchschaut die Funktionsmechanismen der modernen Gesellschaft, ihre wirtschaftlichen und politischen Prozesse nicht unmittelbar. Die Ursachen von abstrakten Prozessen werden auf das konkrete Handeln von Individuen projiziert. Diesen Erklärungsansatz haben etwa Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in ihrem wegweisenden Aufsatz »Elemente des Antisemitismus« aus dem Jahr 1944 oder zeitlich etwas später Moishe Poston in »Antisemitismus und Nationalsozialismus« aus dem Jahr 1979 vertreten. Die Verhältnisse scheinen damit greifbar und besser zu verarbeiten. Zugleich bleiben die gesellschaftlichen Umstände für den Einzelnen unerträglich, das Gefühl der Ohnmacht bestehen. Deshalb richten sich die aggressiven Gefühle der AntisemitInnen auf die Juden als vermeintlich Schuldige. Diese Personalisierung und die erwähnte pathische Projektion innerer, unbewältigter Konflikte in die Außenwelt sind wiederum das Zentrum aller Verschwörungserzählungen. Dass in dieser ideologischen Verarbeitung gesellschaftlicher Verhältnisse, Stereotype, im kulturellen Gedächtnis tradierte Judenbilder situativ abrufbar und wirkmächtig bleiben, war bereits eine Erkenntnis Adornos und Horkheimers. Prinzipiell können soziale Umstände, die Ressentiments produzieren, geändert werden. Dies ist jedoch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die große Anstrengung, insbesondere stetige bildungspolitische Maßnahmen und Aufklärung über die Geschichte, Gegenwart und Ursachen des Judenhasses erfordert, wie es die Arbeiten der Amadeo-Antonio-Stiftung oder die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, unternehmen. Neben der aufklärerischen Bildungsarbeit müssen Menschen bestärkt werden, judenfeindliche Positionen im Freundeskreis, bei der Arbeit oder in sonstigen Alltagssituationen zu widersprechen. Zugleich muss der Staat jüdisches Leben, Synagogen, Kindergärten und Schulen schützen, solange eine Gefährdung fortbesteht. Die von Antisemitismus Betroffenen müssen gesellschaftliche Solidarität erfahren. Hierfür wäre es auch notwendig, bestehende Straftatbestände mit Blick auf vielfältige Formen und Kodierungen des Antisemitismus anzuwenden und die derzeitigen rechtswissenschaftlichen Bemühungen, Antisemitismus juristisch anwendbar zu definieren, zu fördern und voranzubringen. Eine Antisemitismusdefinition jedoch staatlicherseits zu verordnen, kommt einem der komplexen Problematik nicht angemessenen reduktionistischen Notbehelf gleich. Zumal, wenn zivilgesellschaftliche Programme und wissenschaftliche Forschungen oftmals durch zeitlich begrenzte öffentliche Zuwendungen finanziert werden oder gar, wie derzeit, von Kürzungen bedroht sind. Als Brückenideologie zu anderen menschenfeindlichen Ressentiments bedroht der Antisemitismus die Grundlage der demokratischen, pluralen Gesellschaft als solcher. Er strebt nach Homogenität und Eindeutigkeit. Die Juden erscheinen ihm als Hindernis auf dem Weg zu einer harmonischen, widerspruchsfreien Gesellschaft. Wer sich diesem reduktionistischen Verschwörungsdenken nicht anschließen will, muss dem Antisemitismus in jeglicher Form wortwörtlich entgegentreten. Musik.